Laut der südkoreanischen Internetzeitung Minsungha Seori gab es am 1. Oktober, aus Anlass des 900. Tages des Unglücks von dem Schiff Seoul, auf dem Platz des Tors Ganghwa in Seoul ein Meeting. Daran nahmen mehr als 5000 Personen, einschließlich der Hinterbliebenen der Opfer des Unglücks, darunter Mitglieder des Familienrates vom 16. April und des Vereins vom 16. April teil. Die südkoreanische Internetzeitung Minsungha Seori brachte am 30. September einen Leitartikel im Zusammenhang mit der gewaltsamen Auflösung des Sonderuntersuchungskomitees für verunglücktes Schiff Seoul.